Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Antcast 118 Folgen. Ja, so sieht's aus. Die Nummer 118 heute und Titel provozieren der G-Punkt. Ja, nicht was ihr wieder denkt. Ja, nein, nein, nein, nein. Es dreht sich nämlich um das LG Optimus G. Und es gibt noch jede Menge News wieder. Diesmal sehr wenig von der Community, noch sowas. Aber dafür gleich zwei Apps der Woche. Doch ich beginne wie immer mit dem Thema oder den Themen heute, muss man sagen. Das LG von Nexus, das wird immer wahrscheinlicher, ist eigentlich schon so gut wie sicher, dass es eben ein LG sein wird. Mich hat gewundert letzte Woche, dass so viele negative Stimmen deswegen aufgetaucht sind im Internet. Klar, ich meine, ein HTC hätte ich mir auch wieder gewünscht, mal als Nexus-Gerät. Aber also LG muss man schon sagen, ist eigentlich von den Geräten her recht gut, haben ziemlich gute Leistungsdaten. Auch insbesondere eben dieses LG Optimus G, das in anderer Form eben das Nexus, das LG Nexus sein wird. Der Name, nun, es ist jetzt bis Ende der Woche, oder ich habe es heute nochmal gelesen, mehrmals aufgetaucht in Fotos und auch in der offiziellen Artikelliste eines Providers, ja, da wird es geführt als Nexus 4 oder Nexus 4, nachdem, ja. Und ich finde den Namen recht blöd, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass der sich nicht bewahrheitet, aber es sieht wohl ganz so aus, als ob das neue Nexus eben Nexus 4 heißen wird. Das wäre auch konsistent, Nexus 7, ja, ein Nexus-Gerät mit 7 Zoll, Nexus 4, gut, es ist noch im Viererbereich drin, dazu komme ich gleich noch. Ja, das Nexus 10 ist ja auch schon wieder als Gerücht im Umlauf, ja, ein 10-Zoll-Tablet. Also sollten diese Bezeichnungen da hinten, Nexus 4, 7, 10 etwa dann sich auf die Screengröße beziehen. Warum nicht? Also das wäre zumindest mal logisch nach dem Nexus 7. Also auf jeden Fall sind weitere Bilder aufgetaucht und wie gesagt, es gilt als sicher, dass Nexus 4 von LG kommen wird. Und gerüchteweise am 29. Oktober soll es soweit sein, also demnächst. Ob das stimmt, klar, wissen wir natürlich nicht, aber wer weiß, wer weiß. Ja. Viel länger wird es sicherlich nicht mehr dauern dann, weil eben LG das Nexus, Quatsch, das Optimus G dann eben schon vorgestellt hat in seiner eigenen Version mit seiner Oberfläche drauf. Natürlich wird das Nexus 4 mit Vanilla Android kommen. Das ist ja wohl das Mindeste. Schon wäre das das Ende der Nexus-Linie. Aber da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Natürlich kommt das unmodifiziert her. Und jawohl, das war übrigens auch ein Punkt, wo mich jemand verwundert hat letzte Woche, der eben da geschrieben hat, ja, wenn jetzt Google die Handys nicht mehr selbst herstellt, sondern von LG, ist das das Ende der Nexus-Reihe und so weiter. Ja, dann musste ich natürlich sagen, dass noch nie Google ein Handy hergestellt hat. Das kann Google gar nicht, gar keine Hardware, außer natürlich das Motorola theoretisch, ja, aber das G1 war von HTC, ja, das Nexus One war von HTC, dann war das Nexus S von Samsung und das Galaxy Nexus von Samsung und jetzt kommt eben das Nexus 4 von LG. Boah. Warum es nicht von Motorola kommt? Ha, ja, klar. Warum, ne? Ich komm in den News darüber noch drauf zurück, doch ich mache jetzt erstmal weiter mit den ersten Benchmarks, die aufgetaucht sind. Tatsächlich noch nicht auf dem Markt und schon gibt es Benchmarks davon. Übrigens hatte ich letzte Woche gesagt, das LG Optimus G hat eine 13 Megapixel Kamera. Das Nexus 4 wird das nicht haben. Ist also auch von der Hardware zumindest mal in dem Bereich etwas modifiziert. Es kommt mit einer 8 Megapixel Kamera. Und warum? Ich kann nur spekulieren. Das war ja auch ein Knackpunkt bei dem Galaxy Nexus, das eigentlich für das Verhältnis eine zu geringe Megapixelzahl angestrebt wurde. Warum? War eben dann in der Diskussion, ja, wegen der Gesichtserkennung etc. etc. oder wegen der Software, die eben die original Android Kamera Software, die da eben vielleicht mit höheren Auflösungen noch Schwierigkeiten hat. Auch die Geschwindigkeit wurde genannt mit diesem Burst-Modus, ja, wo man also extrem schnell Bilder machen kann. Deswegen anscheinend auch hier 8 Megapixel statt den 13 Megapixel. Ansonsten ist das Gerät aber in etwa gleich. Es hat ein 4,7 Zoll True HD IPS Display mit 1280x768 Bildpunkten. Android 4.1.2. Genau. Und hat einen Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1,5 GHz Quad-Core Prozessor mit 2 GB RAM als Arbeitsspeicher. Ja, sehr schön. Wie viel Speicher es jetzt insgesamt haben wird, also außerhalb von einem RAM-Speicher, sondern eben benutzbarer Flash-Speicher. Da gibt's noch keine festen Daten. Gerüchte besagen 8 GB, kein MicroSD-Slot. Aber da ist anscheinend noch nicht das letzte Wort gesprochen, beziehungsweise ist zumindest mal noch nicht bekannt, richtig. Ja. Oh, also, dann die Benchmarks, da möchte ich jetzt gar nicht großartig anfangen, aber ich habe da den Artikel verlinkt. Auf jeden Fall, klar, kann man sagen, Leistung ist natürlich phänomenal. Was anderes hätte man auch jetzt nicht erwartet von einem Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz. Und der Rest wird dann eben durch die verbaute Hardware bestimmt. Und die sieht auch und ist auch ziemlich gut bei allem, was man jetzt schon über das Optimus G weiß. Also weiß, sofern da nicht noch andere Modifikationen außer der Kamera gemacht wurden, da kann man da schon von einem soliden Gerät sprechen, was die Leistung betrifft. Klar, qualitätsmäßig muss man es erstmal haben. Ja. Glas, ja, das ist so ein Mysterium. LG möchte nicht, dass man von Glas auf der Rückseite spricht. Was ist es denn? Ja, Glas, oder? Doch nicht? Also es ist schon komisch, die Rückseite soll so ein Glas ähnlich dann zumindest sein, wenn schon LG das nicht möchte, dass man dazu Glas sagt, kommt man schon ziemlich komisch vor. Aber da muss man einfach mal warten, bis das Gerät dann auf dem Markt ist und dann wird man sehen, vielleicht ist es ja sowas wie Plexiglas und deswegen möchte das eben LG nicht haben. Ich habe hier auch noch was anderes verlinkt und zwar das Making of ein LG Optimus G. Auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig dem Nexus 4 dann entspricht, das wäre vielleicht eine interessante Sache, sich das mal anzugucken. Ja, also ich habe ja schon gesagt, 4,7 Zoll, damit wäre es noch im 4er-Bereich, deswegen der Name auch Nexus 4. Aber ja, ich hoffe es immer noch, dass es nicht so ist. Also ein Nexus G wäre doch schon wesentlich besser, ja, oder vielleicht das Nexus Optimus. Ja. Naja. Erste Gerüchte auch um die Preise, ganz genau. Die Preise, da wurde was genannt, wo mich wirklich verwundert hat und da würde ich mir wünschen, dass das auch tatsächlich so bleibt. Einige werden sich das vielleicht gar nicht wünschen. Soll angeblich nur ohne Vertrag $399 kosten. Das wäre ein wunderbarer Preis, sehr, sehr schön. Ja, aber allerdings werden da einige vielleicht nicht ganz so froh sein. Man will ja das Nexus, die Nexus-Linie, zumindest mal bei den Handys, nicht als Billigheimer etablieren, sondern eben mehr so, ja, mehr so Technik. Ja? Also beste Technik. Preis ist da nicht ganz so wild. Und da höre ich schon wieder die Stimmen, ne? Ja, die Billigdinger da, ne, vom anderen Ufer. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, ja, wenn es gar nicht mal so billig wäre. Hört sich da ziemlich elitär an, ja, sorry. In Wirklichkeit freue ich mich natürlich total, wenn sich das bewahrheiten würde. Und es nur 399 Dollar, soll also heißen 399 Euro kosten würde. Das würde mich schon freuen. Ja, also jede Menge Stoff die Woche über von dem Nexus 4 alias LG Optimus G. Und ich habe etliche Artikel da verlinkt. Schaut mal in die Shownotes rein. Ancast.netcast.com, ihr wisst ja. Und dort findet ihr mehr davon. Zu den Shownotes sage ich später auch noch was. Noch ein Thema, Android 4.1.2 ist nun offiziell freigegeben. Nexus 7 Benutzer können sich schon freuen. Die kriegen das wohl demnächst aufs Handy, wenn sogar nicht schon passiert. Auch Galaxy Nexus Benutzer können in den nächsten Tagen damit rechnen, dass es beginnt mit der Auslieferung. Wisst ja, das kann Wochen, Monate sogar dauern, ja, bis ihr es bekommt, je nachdem, wann euer Gerät eben dran ist. Die einzelnen Dateien zum Installieren, ohne dass man wartet, bis es eben geschickt wird, werdet ihr sicherlich auch noch finden. Für die Woche habe ich leider noch nicht die Links zusammen, alle. In dem verlinkten Artikel gibt es allerdings schon einen Link für den bei AndroidPolice.com. Nein, ich hab den Link gar nicht drauf. Bei AndroidPolice.com findet ihr in dem Artikel für Android 4.1.2 findet ihr dort auch dann den Link zu dem Nexus 7 File. Es ist nur ein kleines Update. Ein Changelog, ein richtiges gibt's leider nicht. Sehr ärgerlich von Google. Ich möchte schon gern wissen, auch wenn es noch so kleine Änderungen sind, was denn für Änderungen gemacht wurden. Es wurde nur gesagt Bugfixes und Minor Changes. Ja, also es ist nur ein kleines Update, nichts Großartiges. Aber trotzdem würde ich gern wissen, welche Bugs denn beseitigt wurden. Ja, das wäre schon interessant. Ich hasse das, wenn kein vernünftiges Changelog zur Verfügung ist. Ich hoffe, dass es noch im Laufe der nächsten Tage rauskommt, so dass man es dann auch wirklich mal weiß, was überhaupt jetzt letztendlich geändert wurde bei Android 4.1.2. Dem wird dann auch erstmal, dem 4.2 wird erstmal eine Absage damit erteilt. Ja, 4.2 wird kommen irgendwann, klar, aber nicht so, wie es jetzt eben vorhergesagt wurde für diesen Zeitraum rum hier, dass es jetzt 4.2 wäre. Ist also nicht der Fall. Es ist 4.1.2 und damit erübrigt sich auch die Frage nach dem Namen Jelly Bean ganz klar. Das ist nur ein kleines Wartungsupdate. Ja, Nexus S Benutzer können sich auch freuen. Auch die kriegen dieses kleine Update. Und ja, ich bin mal gespannt, mache wieder jeden Tag nach Updates suchen. Tja, wie so oft. Gut, also Themen, ihr merkt schon, richtig brisante, ja, Themen und wichtige Themen die Woche. Aber es ist noch so viel mehr passiert die Woche. Zum Beispiel Square Enix gibt anscheinend nach dem massiven Protest der Community Chaos Rings auch für geroutete Phones frei, geroutete Telefone. ihr wisst ja, ich kann das so nicht ganz verstehen. Ich habe auch nicht ganz verstanden, dass es so ein großes Aufsehen gab, dass es nicht auf gerouteten Handys lief. Und eigentlich sollte man bei einer Firma wie Square Enix darauf gefasst sein, dass es so ist. Square Enix kommt aus dem Konsolenbereich und ja, da ist alles verDRM'd, was ihr euch nur vorstellen könnt. Ja, da geht überhaupt nichts ohne massiven Schutz. Und da waren wohl die Bosse da bei einem Preis auch von $12,99, so viel kostet das Spiel nämlich, Chaos Rings, waren da halt wohl nicht anders zu besänftigen, als dass eben hier eine Sperre eingebaut wird, dass eben geroutete Telefone das nicht installieren können. Wobei das natürlich vollkommener Mumpitz ist, das ist ja kein Schutz, wenn man den Leuten mit gerouteten Geräten verbietet, das zu nutzen. Also das ist, naja, weit hergeholt. Aber es mussten halt wieder die alten Firmenchefs beruhigt werden. Umso besser ist, dass es eine Stellungnahme dann eben gab, auch noch letzte Woche schon, dass eben hier jetzt dran gearbeitet wird, an einem Update, damit eben auch die dass eben auch die gerouteten Telefone dieses Programm benutzen können. Ja, wird wohl noch ein bisschen dauern. Diese Woche soll jedenfalls das Update kommen. Und dann müsste es auch auf gerouteten Handys funktionieren. Gut, so macht man sich das Leben schwer. Und vielleicht war es ja auch nur ein Marketing-Gag. Ich weiß nicht, weil ich glaube, so oft ist ein Square Enix-Spiel für Android noch nie erwähnt worden, wie eben jetzt dieses Chaos Rings. Naja, es sieht übrigens ganz toll aus, 12,99 ist recht happig für ein Android-Spiel, aber das muss man dann immer selbst entscheiden, ob einem das wert ist. Die Qualität stimmt jedenfalls mal. Ich hab's eben im Thema schon angesprochen, warum macht Motorola kein Nexus-Gerät? Also ich meine, Google hat ja Motorola übernommen, klar, das wisst ihr, aber sowas dauert. Also eine Planung von so einem Handy, das dauert viele, viele, viele Monate. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Erstmal das. Ja. Zweitens, das hätte richtig doof ausgesehen. Google übernimmt Motorola und das nächste Nexus-Telefon ist Motorola. Ich habe euch schon Anfang des Jahres gesagt, das kann nicht passieren, das wird nicht passieren, dass Motorola das nächste Nexus-Gerät bringen würde. Die Hersteller würden aus allen Wolken fallen. Die würden Google als Lügner bezichtigen, weil sie versprochen haben, dass eben Motorola da nicht bevorzugt wird. Und alles schaut da drauf. Ja? Auch wenn es nicht bevorzugt worden wäre, sondern wirklich nach Leistung her gerecht beurteilt wäre, man kann in so einer Situation dann nicht der eigenen Firma, die man gerade gekauft hat, den Zuschlag geben. Das würde so aussehen, als ob das, ja klar, ne? Es war ja klar, dass die das machen. Ne? Deswegen war es absolut abzusehen, dass Motorola kein Nexus-Gerät als nächstes bringen wird. Wie das nächstes Jahr aussehen wird, Ende nächstes Jahr, das werden wir dann dahingestellt sein lassen. Vielleicht schafft es ja Motorola mit der Hardware. Und da ist nämlich auch einiges, was getan werden muss. So richtig glücklich sind die Android-Fans mit Motorola auch nach dem Kauf von Google dann nicht. Ja. Google hat zwar jetzt Motorola gekauft, aber man merkt halt jetzt davon noch nichts. Im Gegenteil, es wird noch immer schlimmer. Es werden Updates sogar gecancelt von alten Geräten, die vorher angekündigt waren. Und viele Fans fragen sich halt jetzt, was ist da los? Was ist da los? Aber Google hat ja von Anfang an gesagt, dass Motorola vollkommen eigenständig bleibt und die dann nicht besonders reingeredet bekommen. Ja. Und bis jetzt hat Google offenbar das auch tatsächlich so umgesetzt. Ja. Ansonsten ist nicht zu erklären, warum das mit diesen Updates passiert ist. Und die Fans haben ja eigentlich sogar noch mehr erwartet. Die haben gedacht, jetzt ist es so in Zukunft, Motorola wird als erstes die Updates bekommen oder ganz, ganz schnell die Updates bekommen. Ja. Aber ja, so ist dem eben nicht. Auch mit der Oberfläche hat sich natürlich nichts geändert. Wie gesagt, es ist einfach noch keine Zeit vergangen für solch eine Entwicklung. Ja. Nächstes Jahr um die gleiche Zeit können wir mal darüber nachdenken, ob jetzt die ersten Sachen kommen, die durch den Google-Kauf angestoßen wurden. Wie gesagt, so Handys, die werden oft mehrere Jahre geplant, ja, und dann erst produziert. Das also, was jetzt alles auf den Markt kommt von Motorola, das wurde alles schon lange, lange vorher entworfen und geplant. Noch lange bevor Google hier Motorola gekauft hat. Das muss man sich immer vor Augen führen. Aber was anderes ist noch mit Motorola passiert. Die haben nämlich so gut wie alle Mobilfunkmodelle aus Deutschland abgezogen. Ja, somit gibt es nur noch wenige Modelle im Moment von Motorola offen angeboten. Das ist äußerst fragwürdig, die Entscheidung, die Motorola da gemacht hat. Offenbar, obwohl sie das letzte Gerichtsverfahren gegen Apple gewonnen haben, zieht Motorola offenbar deswegen erstmal alle zurück, überarbeitet die Geräte und bringt sie dann wieder auf den Markt, beziehungsweise dann eben neue Modelle auf den Markt. Ob das der richtige Schritt war? Also die Konsumenten werden sicherlich das als Schuldeingeständnis werten. Obwohl eben, wie gesagt, Motorola hier erstmal gewonnen hat. Ja. Es war übrigens nicht gegen Apple, sorry. Ja, es ist vielleicht Wunschdenken. Ja. Naja, also es ging um einen Prozess gegen Microsoft und dieser Prozess wurde jetzt vor kurzem für Motorola entschieden, dass also da keine Verletzung von diesem App-Coding-Patent stattgefunden hat. Warum jetzt das gemacht wird, ich kann es nicht genau sagen. Eine offizielle Stellungnahme war unter anderem, dass eben Motorola Mobility sich jetzt konzentriert auf weniger mobile Geräte und deswegen wären einige Modelle aus dem Sortiment in Deutschland verschwunden. Einige Modelle ist gut, alle außer zwei, wenn ich das richtig sehe, sind weg vom Fenster. Und diese Begründung mit weniger Modellen, das ist eher fadenscheinig, dann macht man das so nicht. Ja, dann macht man das nicht von heute auf morgen, sondern man lässt dann die anderen Modelle auslaufen und bringt dann eben eine neue Modellreihe. Aber jetzt die einfach so vom Markt ziehen, das hört sich dann eher an, okay, wir wollen nicht noch mehr jetzt Gerichtsverhandlungen, auch wenn wir die jetzt gewonnen haben, wir wollen jetzt nicht noch mehr Gerichtsverhandlungen provozieren, ziehen die erstmal weg vom Markt. Und bringen dann die neuen Geräte so, dass die eben absolut nicht mehr zu beanstanden sind. Ja. Aber wenn die denken, die werden dann nicht mehr verklagt, ich glaube, das ist Wunschdenken. Egal wie die das Gerät machen, wenn die das dreieckig machen würden, dann würden die trotzdem von irgendjemand verklagt werden. So ist das nun halt mal offenbar geworden in der Mobilfunkszene. Ich kann es nicht nachvollziehen mehr, dass hier auch nicht der Gesetzgeber einschreitet und hier auch diese Patentrolle da mal zur Raison bringt. Aber gut, okay, damit müssen wir halt jetzt leben. Und die Preise werden eben dann von den Kunden gezahlt. Das ist auch jetzt wieder klar geworden. Ich habe das zwar jetzt nicht verlinkt, aber heute habe ich gerade gelesen, dass sowohl Apple als auch Google mehr für den Kampf vor Gericht mit Patenten ausgegeben haben, als für die Entwicklung neuer Technologien. Und das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung, wenn nur noch Gerichtskosten in Milliarden Euro Höhe gezahlt werden müssen. Ja, Rechtsabteilungen geführt werden müssen. Da ist doch wirklich was nicht mehr ganz normal am Funktionieren. Das geht doch nicht, sowas. Und ja, vielleicht wollte eben Motorola hier jetzt mal etwas weniger ausgeben wegen den Klagen. Ja. Nun gut. Wir werden darüber sicherlich noch was hören. Mich mal ganz, ganz sicher, dass das noch nur das letzte Wort war und es ist schon ziemlich traurig, was da abgeht. Nicht so traurig war, dass ein neuer Play Store ausgeliefert wird. Traurig daran war, dass den noch kaum jemand bekommen hat. Was ist nur los? Mensch, verdammt, wenn Updates rauskommen, dann will ich die haben. Und zwar sofort. Es kann doch nicht so schwer sein, ja, dass die Software, das Android, eine App überprüft und dann einfach das Update zieht. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber bevor ich mich jetzt hier aufrege, und ihr wisst noch gar nicht, um was es geht, Google Play Store wurde geupdatet. Die neue Bildversion ist 3.9.16 und bietet einige interessante neue Features an. Zum Beispiel, dass man jetzt die Apps aus der All-App-List auch löschen kann. Also wenn ihr mal aus Versehen, was weiß ich, irgendeine komische App gedownloadet habt, ja, ihr habt mal versehen auf eine Porno-App geklickt oder so, ja, und jetzt zieht's eure Frau für immer und ewig in der Liste und ihr könnt nichts dagegen machen, ja, und schwitzt jeden Tag, dass eure Frau vielleicht das Handy in die Finger kriegt. Tja, jetzt könnt ihr aufatmen. Ihr könnt nämlich jetzt die App markieren und dann löschen aus der Liste und dann taucht sie nicht mehr auf. Puh, ne? Naja, gibt's zu. Auf jeden Fall, das war eine Funktion, die ist sehr häufig gefordert worden, ja, dass man eben den Kram, den man eben wirklich nicht mehr sehen will, Apps, die man zum Beispiel gedownloadet hat und dann eben gesagt, um Himmels Willen ist das schlecht, für immer in der Liste drin haben, das ist schon ziemlich nervig. Und die kann man jetzt endlich beseitigen. Ja. Dann gibt's auch noch schöne neue Notifications. Statt jetzt einfach nur so ein Standard-Icon anzuzeigen, wird auch jetzt das Icon angezeigt von der App. Auch das ist schön gemacht worden und entspricht jetzt dem Jelly Bean so, wie es auch sein soll für die Google-eigene App. Gut, also auch hier gibt's wieder ein Download-Link, den Artikel dazu habe ich auch verlinkt. Da könnt ihr den Market manuell laden. Das ist also eine von Google signierte Datei. Müsste also auch ganz normal bei euch funktionieren, ohne Probleme. Ich selbst bin immer ein bisschen skeptisch, gerade bei so prekären Sachen wie der Market-App. Aber ich bin auch da in diesen Sachen übervorsichtig. Ja. Wenn ihr weniger vorsichtig seid, dann könnt ihr einfach die Market-App downloaden und dann installieren. Da habt ihr dann den neuen Market ebenfalls. Es sind noch ein paar andere kleine Änderungen gemacht worden, aber naja, das Wichtigste ist das. So, und was gibt's noch? Noch mehr Updates. Google Mail Update 2.4 wurde gesichtet, wird noch nicht ausgeliefert, also braucht ihr jetzt noch nicht jede Stunde zu gucken. Kommt erst noch. Es wurde eine Vorabversion allerdings gesichtet. Version 2.4. Da gab es ein paar Moment, 2.4 war es nicht 4.2. Weil es gab da nämlich einige Verwirrungen. Genau, es ist 4.2. Es wurde erstmal hier vermutet, dass eben diese 4.2 sich bezieht auf das Betriebssystem, also auf Android 4.2, dass das eben das Gmail von Android 4.2 ist. Das ist aber nicht der Fall. Offenbar läuft diese App auch auf anderen Versionen, das heißt Jelly Bean, Ice Cream Sandwich etc. Und deswegen ist es also definitiv die Gmail-App-Version 4.2. Und die wird unter anderem ein Swipe-to-Delete oder Swipe-to-Archive bringen. Was bedeutet, wenn ihr eine Nachricht in der Liste habt, könnt ihr die Nachricht dort aus dieser Liste raus swipen und dann könnt ihr einstellen, ob die dann archiviert werden soll oder eben dann, wenn ihr das raus swipet, gelöscht werden soll direkt. Wäre also auch eine sehr schöne Erleichterung, weil oft zieht man schon am Betreff oben, oh nee, okay, zack, weg. Und da muss man aber erst in die App, in die Mail reingehen und dann auf Delete und das könnte man sich dann sparen. Sehr schön. Auf der anderen Seite dann eben auch das Archivieren dieser Mitteilungen so viel, viel besser. Wunderbar. Das wäre eine gute Geschichte. Und dann, was viele, viele Leute unbedingt wollten, es wird auch dann ein Pinch to Zoom geben. Das heißt, man kann die E-Mails jetzt vergrößern. Jawohl. Unfassbar. Endlich hat Google das gehört. Warum haben sie nicht gehört? Kann ich was sagen, weil das wird nämlich bei einigen Leuten doch sehr viel Verwirrung geben, wenn die da irgendwie aus Versehen diese Mails vergrößern und dann hier rumscrollen müssen. Das macht, werden einige wahnsinnig machen. Und ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ignorant manche Menschen sind, die dann sagen, das ist ja Mist, ich kann doch mal gescheit meine E-Mails lesen. Ja, das gibt's. Das wird es geben. Passt auf. Aber alle anderen, die wissen, was das mit dem Zoom auf sich hat und wie das funktioniert, die werden sich freuen darüber, weil manchmal sind halt doch schon Mails vorhanden, wo die Schrift dermaßen klein ist und würde man sich doch freuen, wenn man so ein Pinch-to-Zoom hat, zack, um sich das eben mal genauer anzugucken. Ja. Und das wird dann endlich möglich sein. Wann genau eben das rauskommt, das steht noch nicht fest, aber die Gmail-Version 4.2 ist auf jeden Fall in der Mache und ich habe das Gefühl, so lange wird es nicht dauern. Ja, und alle guten Dinge sind drei. Es gibt noch mehr Updates. Dropbox hat jetzt einen richtigen Bildermanager. Da könnt ihr euch das auch mal angucken. Hat ja schon seit einiger Zeit die Funktion, dass man eben automatisch Bilder zu Dropbox hochladen kann. Ähnlich wie das bei dem Picasa ist, beziehungsweise mit Google Plus Fotos. Und Dropbox speichert eben die Dateien dann in der Originalauflösung ab. Ja, gut, ich meine, ich habe das früher direkt auf Picasa gemacht mit der App Auto-Uploader. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Mittlerweile gebe ich mich aber mit der geringeren Auflösung zufrieden, weil die eben keinen Traffic verbraucht auf Google Fotos. Und damit wird bei mir natürlich abgeloadet auf Google Plus. Aber dennoch als richtiges Backup für die richtige, also für die maximale Auflösung ist natürlich das Dropbox dann wieder sehr, sehr gut geeignet. Und da war halt ärgerlich, dass man zwar die Bilder bei Dropbox hat, aber wenn man die eben mal angucken wollte oder beziehungsweise ein bestimmtes Bild runterladen wollte, dann musste man sich da durchkämpfen. Das war nicht einfach, vom Handy fast unmöglich. Aber jetzt geht es einfacher, weil jetzt hat man eine schöne übersichtliche Seite, ähnlich wie die Android Gallery, wo man dann eben die Bilder schon mal vorab sehen kann, anklicken kann, vergrößern kann, und so weiter und so weiter. Also so richtig schön, wie man es von einem also simplen Bildermanager erwarten würde. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz gute Sache. Ich habe vorhin auch schon mal angesprochen, das Nexus 10. Ja, und auch das war ein Gerücht, das letzte Woche sich breit gemacht hat im Internet. Das Google Nexus 10 Tablet, das soll nämlich in der ersten Hälfte 2013 starten. Und ihr wisst schon, was es ist. Ein Tablet mit 10 Zoll Display. Ha! Wahnsinn, ne? Wahrscheinlich das 10,1. Und es wird erwartet, dass es eine Auflösung für 2560 mal 1600 Bildpunkte hat. Wahnsinn. Naja, jetzt kommt der fragliche Punkt, wo ich dann sage, soll das wirklich wahr sein? Angeblich soll das Tablet von Samsung kommen. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke doch, dass Asus als Partner vom Nexus 7 auch gut für ein 10-Zoll-Tablet vernünftig wäre, gut geeignet wäre. Und Asus hat da auch schon was angedeutet damals, als das Nexus 7 rauskam, dass eben eine 10-Zoll-Version in Vorbereitung ist. Ja, haben die eigentlich recht deutlich angedeutet. Aber nun sagen eben die Gerüchte, dass es ein Samsung-Tablet sein könnte. Ich meine, Google traue ich alles zu, aber ich halte es noch für unwahrscheinlich. Vor allem nach dem großen Erfolg des Nexus 7. Da wäre Google doch ziemlich vermessen, das jetzt Samsung machen zu lassen. Zumal eben die Samsung-Tablets in der Vergangenheit auch nicht immer kritikfrei waren. Das muss man auf jeden Fall auch sagen. Da kamen die Asus eigentlich bei den Großen schon besser weg. Ja. Teilweise gerechtfertigt, teilweise aber auch nicht gerechtfertigt. Das muss man auch sagen. Ja, dann, wenn wir schon gerade bei Samsung sind, Samsung bringt ein S3 Mini. Und ich kann, das kann ich jetzt auch nicht ganz so nachvollziehen. Jetzt macht man sich dieses S3, das fast schon ein Qualitätsmerkmal ist. Hier, ich habe ein S3. Ja. Und jetzt gibt's ein S3 Mini. Und das ist so ein kleingemachtes Galaxy S3. Aber eben nicht nur kleingemacht vom Display her, sondern auch leider kleingemacht in der Leistung. Das hat nämlich neben einem 4 Zoll Display AMOLED nur ein 1 GHz Dual-Core Prozessor. Also gegenüber dem Galaxy S3 doch ziemlich übel. Kommt noch mit 4.1 Jelly Bean. Ja, was heißt noch? Naja, gut, steht eigentlich 4.1.2 drin, aber das ist ja wurscht. NFC ist eingebaut, immerhin Bluetooth 4.0, Micro SD-Slot ist drin, also bis zu 32 GB Karten kann man da reinstecken. Eine 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus und LED-Flash. VGA-Frontkamera, Video, Recording und Playback mit 720p möglich. Und sowohl eine 8 als auch eine 16 GB Version soll es da geben. 1500 mAh Akku, gut, auch nicht jetzt so die Welt, ne? Also es ist ein abgespecktes S3, ein ziemlich abgespecktes S3. Eigentlich so weit abgespeckt, dass es mit einem S3 gar nichts mehr zu tun hat. Da wird nur noch der Name verwendet. Also ich finde es risikoreich, was Samsung da macht, obwohl das Gerät natürlich für ein Gerät, das in dem Bereich agiert, in dem es dann auch sein soll, nämlich in den Low-End-Bereich, ja, auch vom Preis hoffentlich dann auch, ist es schon mal nicht schlecht. Ja. Also so eine Sparversion davon, das ist nicht schlecht, aber ein S3 ist das nicht. Dennoch heißt es eben Galaxy S3 Mini, bitte sehr. Das muss man erst mal verstehen. Naja. So, und nächste Woche, letzte Woche, so, gab's auch noch ein Update, für den Browser, bisher mein Lieblingsbrowser, der Dolphin. Und da gab's nicht nur ein Update, sondern es gab auch ein neues Add-on. Und zwar nennt sich das Jetpack. Und dieses Dolphin Jetpack verspricht eine unglaubliche Leistungssteigerung bei HTML5. Ja. Die Rendering Engine soll also geradezu abheben. Und also ich konnte das in meinen Tests überhaupt nicht bestätigen. Aber da muss was dran sein, denn es wurde von verschiedenen Leuten geprüft und 5 bis 10 Mal schneller soll also das Ganze dann sein, die Darstellung von den Webseiten. Weiß man nicht, was das, wie sich das dann eben bemerkbar macht. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Bei mir ging eben nach der Installation von diesem Jetpack die Leistung drastisch in den Keller. Also von einem Scrollen kann da gar nicht mehr die Rede sein auf dem Galaxy Tab. Das war furchtbar. Das hat an allen Ecken und Enden gehangen. Und erst als ich das Dolphin Jetpack deinstalliert habe, disabled habe, ging es einigermaßen wieder mit dem Dolphin. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der neue Dolphin insgesamt etwas langsamer ist. Und das, da komme ich halt zu dem Schluss, dass sowohl der Dolphin-Browser als auch oder besonders die Erweiterung Dolphin Jetpack nur für High-End-Geräte geeignet ist. Klar, woher soll es denn auch kommen? Das Rendering ist halt eine Sache, die immer noch nur gewisse Rechenzeit braucht. Da kann man zwar ein bisschen tricksen, kann natürlich den Rechenvorgang schneller machen, effektiver machen, aber hier wurde irgendwie wohl ein anderer Weg beschritten. Da braucht man die gesamte Rechenleistung des Handys oder des Tablets für diesen Jetpack. Und wenn keine Rechenleistung da ist, keine Reserve da ist, dann kann der Browser auch nicht schneller werden. Im Gegenteil, offenbar, wie bei mir, wird er dann sogar noch massiv langsamer. Ich bin übrigens jetzt mittlerweile umgestiegen auf den Boat Browser. Der war auch schon mal App der Woche. Boat Browser, so heißt er, wie das Boot, ja, Boat. Der geht also richtig ab. Der geht ab wie die Feuerwehr bei mir. Und ich bin jetzt halt da auf diesen umgestiegen. Schade eigentlich, weil bisher hat mir der Dolphin immer sehr, sehr gut gefallen, auch optisch. Nur, läuft auf meinem alten P1000-Tablet eben nicht mehr vernünftig. Und deswegen hier die Warnung, wenn ihr kein High-End-Gerät habt, da werdet ihr wahrscheinlich kein Gefallen am Jetpack finden. Ob das jetzt speziell nur was mit einem Galaxy Tab zu tun hat oder nicht, das kann ich so nicht sagen. Auf jeden Fall seid gewarnt. Und vielleicht, wie gesagt, für die anderen gibt's die alternative Boat Browser. Der ist nämlich wirklich gut geworden schon. Sehr gut. Irre gut sogar. Was noch? Google Plus Update. Ja, das ging daneben. Letzte Woche gab's ein Update für die Android-App von Google Plus. Und da wurde eben angekündigt, dass man jetzt auch mit Pages posten kann. Das wurde ja lang erwartet, ja. Also der Ancast hat ja auch eine Google Plus Page. Und dann wäre es schon gut, wenn ich da auch mit der Android-App auf die Page posten kann. Also für Firmen ist es äußerst wichtig und auch für viele andere, die eben eine Page haben, wäre das fantastisch, weil bisher kann man ja nur auf sein eigenes Profil was posten, aber nicht auf die Page. Ja, nur, ich kann mich da nur dem Tweet von Ray Wells anschließen, beziehungsweise nicht Tweet, sondern den Google Plus Message Kommentar hier. Ray Wells hat da geschrieben, Epic Fail. Can't manage pages under your own Google account? Need to sign out and then back in again as a page? Very, very inconvenient to say at least. Also, man muss sich ausloggen und wieder einloggen unter dem Namen der Page. Und damit gibt's natürlich die Frage, was ist mit Instant-Upload-Funktion? Das ist natürlich absoluter Wahnsinn, das geht ja nicht sowas. Dann gibt es auch noch Schwierigkeiten mit der Two-Step-Authentification. Das ist einfach unzumutbar. Das ist unzumutbar, dass man sich ausloggen und einloggen muss, wenn man da Page posten will. Und da muss man ja auch wieder ausloggen und einloggen, um wieder mit seinem normalen Account zu posten. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen, wenn man hier wie viele andere Systeme auch eben sich einloggt, so wie es eben auch auf der Hauptseite ist im Internet, ja, am Desktop, ja, da loggt man sich mit seinem Account ein und da kann man auswählen, da sieht man eine Liste von den Pages, die man hat, die mit dem Account verknüpft sind, dann wählt man diese Page aus und dann kann man lustig posten. Warum wurde das bei der Google Plus App nicht gemacht? Ich kann's nicht verstehen. Unfassbar, ja. Und das ging also ganz, ganz gewaltig daneben. Das Update ist, naja, es kann zumindest keinen Schaden anrichten, aber es ist auf jeden Fall, ist es nicht ist es nicht benutzbar, was die Funktion mit Google Plus Pages betrifft. Unfassbar. Google, was ist los? So ein Update-Krampf habt ihr noch nie gemacht. Das habe ich noch nie erlebt bei Google. Was nicht, bin da ziemlich irritiert jetzt, was da los ist, warum das gemacht wurde. Aber in der Vergangenheit gab es ja mit Google Plus immer schon komische Entscheidungen, ja. Mit einem Pseudonym beispielsweise, ja. Das fand ich auch schon immer sehr, sehr komisch. Aber da gab es noch eine Diskussionsgrundlage, warum man allerdings mit der Google Plus App als Owner von Pages nicht auf diese Pages loggen kann und stattdessen einloggen muss mit dem Namen der Page. Das wird wohl für immer ungeklärt bleiben. Jedenfalls würde ich empfehlen, demjenigen, der das verbockt hat, schön ruhig zu bleiben, nicht öffentlich zu sagen, warum er das macht, weil es gibt nämlich keine Rechtfertigung für sowas. Unglaublich. Ja, nicht zu fassen. Noch eine gute Nachricht für alle Need for Speed Fans. Ja, Need for Speed Most Wanted kommt bald in den Google Play Store und damit auch auf euer Handy. Grafik ist äußerst schön. Alles, was man da bisher sieht an Bildern, ist richtig toll. Soll wohl um die $7 kosten. Langsam werden die Preise auch ein bisschen höher, aber ich glaube, bei so einem Titel wie Need for Speed und der Grafik, die da zu sehen ist, irre. Ihr könnt euch aber gleich auch da bei diesem Titel darauf einstellen, dass ihr ein ziemlich gutes Handy, also ein ziemlich leistungsstarkes Handy braucht. Schon sieht das zumindest mal nicht mehr so aus wie hier auf den Bildern von Electronic Arts, ja. Und da könnt ihr sicher sein, dass ihr da einiges an Rechenleistung braucht, um dieses Spiel ruckelfrei zu spielen. Ich glaube, das kann ich mir hier beim P1000 gleich ganz abschminken. Obwohl Asphalt 7 noch ganz gut läuft, eigentlich sogar sehr gut für die Verhältnisse vom Galaxy Tab. Nur ich glaube, dass Need for Speed Most Wanted, wenn ich mir das angucke, das wird noch einiges an Rechenleistung mehr brauchen. Da bin ich mir ganz sicher. Hier wird gerade bei dem einen Bild überschlägt sich gerade ein Polizeiauto. Ich habe irgendwas im Hals heute. Gut, dann gibt's noch was aus der Community. Da muss ich jetzt hier mal meine Mails zu holen. Da gab's nämlich eine Mail vom Uniquolol. Uniquolol heißt er. Hoffe ich habe das richtig ausgesprochen. Das sagt er. Wie wäre es mit ein paar Shownotes, die auch mit Beyond etc. einsehbar sind? Ich denke, 5 bis 10 Stichworte würden hier pro Podcast genügen. Ja, also die Shownotes, die gibt's natürlich, nur die sind auf den Hauptfeed begrenzt, ja. Der Ogg Vorbis Feed ist der Hauptfeed, also abonniere den, der ist mit BeyondPod absolut toll zu benutzen. Da gibt's, wie gesagt, ach, ich muss so oft sagen, ich weiß gar nicht, warum ich das so oft sagen muss. Mittlerweile dürft's ja bekannt sein, Ogg Vorbis, bessere Audioqualität bei weniger Traffic, also optimal für euer Mobiltelefon. Und einfach den Ogg-Feed abonnieren, das ist der Hauptfeed auf der Seite ancast.zenetcast.com und dann habt ihr auch alle Shownotes drin, nicht nur ein paar Stichworte, sondern alle Shownotes mit Links und so weiter. Ich weiß nicht, ob man bei BeyondPod die Links anklicken kann, aber auf jeden Fall sind alle Shownotes drin und somit, ja, genau, ne? Ist das also eigentlich schon erledigt. Nur den richtigen Feed abonnieren. Der MP3-Feed ist und bleibt auch der Notfeed. Ja, der Hauptfeed ist der schon seit eh und je der Ogg Vorbis Feed. Gut, jetzt komme ich zur App der Woche oder zu den Apps der Woche. Ja. Diesmal habe ich ein Spiel und ein Video-on-Demand-Service, wenn man so will. Ja. Gut, also ich fange mal mit dem Spiel an. Spiel ist von einem bekannten Entwicklerstudio. Ha, eigentlich fast jedes Spiel von denen war schon irgendwie mal App der Woche, weil ich finde die einfach fantastisch. Dungeon Village nennt sich das und es kommt von Kairosoft. Ja, Kairosoft, also nicht umsonst hat der hier unten drunter stehen Top Developer. Das kann ich nur unterstreichen. Und läuft ab Android 1.6 mit einer vernünftigen Größe, 5,2 Megabyte groß, ja, kostet im Moment 3,80 Euro, ist jeden Cent wert. Was ist das Spiel? Tja, ihr kennt doch alle die wunderbaren Rollenspiele, ja, bei denen ihr als Held, ja, von Stadt zu Stadt zieht, in Dungeon geht und kämpft und so weiter. Und ja, jetzt seid ihr quasi der, ja, wenn man so will, der Chef der Stadt, ja, die diese Rollenspiele ansteuern. Und ihr müsst das verwalten, ihr müsst Waffenläden bauen, Rüstungsläden, müsst dafür sorgen, dass die Abenteurer auch gut mit Nahrung verpflegt werden und dass die Items kaufen können, also Itemshops braucht ihr und so weiter und so weiter. Also alles das, was eben Abenteurer benötigen für ihre Abenteuer, das müsst ihr anbieten. Und eben in witziger Form also rüberbringen. Ihr müsst auch Sehenswürdigkeiten machen, damit eben mehr Abenteurer angezogen werden, etc. etc. Also ihr merkt schon, das wird ein ausgiebiges Spiel, Aufbausimulation, in diesem gewohnten 8-Bit-Look von Kairosoft. Kairosoft unter anderem auch Game Dev Story, ja, wo man eben zum Beispiel Entwickler einer Spieleschmiede ist, Konsolen- und PC-Spiele, ja, und so in diesem Stil, in dieser Grafik, läuft es also ab bei Dungeon Village. Zwar ist, kann ich mir schon vorstellen, dass einige Leute dadurch abgeschreckt werden, aber die kultige Retro-Grafik, so sehe ich das zumindest, gehört einfach zu dem Entwickler Kairosoft so schon dazu. Und ist faszinierend. Ihr müsst übrigens auch darauf achten, dass eure Abenteurer auch die Abenteuer bestehen. Ja, also so ein gewisser Rollenspielfaktor ist da sicherlich noch mit drin, wobei es eben tatsächlich der Hauptaugenmerk auf die Verwaltung der Stadt gelegt ist. Also im Prinzip mal die andere Seite des Rollenspiels. Ja. Und voller Witz, ja, auf jeden Fall, und es macht riesig Spaß, dieses Dungeon Village von Kairosoft. Ja, und als zweite App der Woche habe ich für euch noch Wiki. Das wird aber mit V geschrieben, also wenn ihr das in der Play Store Suche eingibt, V-I-K-I, Wiki. Und diese Seite bringt euch einmal japanische Animes, nicht besonders viel, aber immerhin, auch einige klassische amerikanische Cartoons, koreanische Soaps, ja, diese Dramas, wie man die dort eher nennt, ja, und auch koreanische Musikvideos. Warum sagt ihr da koreanisch? Ja klar, ne, mit diesem, wie heißt das nochmal, mit Gangnam Style hat ja alles angefangen, ne? Ja, Gangnam Style, und war auch aus Korea, ja? Und jetzt sind offenbar hier neue Märkte erschlossen worden, jetzt wird der koreanische Markt abgegrast, aber ich find's auch toll, wie gesagt, auch japanische Sachen sind da mit drin, und die Reality-Shows, also die Reality Soaps da sind ja zumindest mal erfrischend anders, ja, nicht mit unseren zu vergleichen. Es gibt auch ein paar Doku-Sendungen beziehungsweise Infosendungen über dieses Wiki abzurufen. Es ist doch schon interessant. Ja. Da, wie gesagt, die Auswahl könnte noch etwas größer sein. Dafür gibt's alles kostenlos in Premium-Qualität, ja, High Quality. Und die es werden also bis zu 150 Sprachen angeboten. Ja, nicht jede Serie wird in jeder Sprache angeboten, aber die japanischen Serien beispielsweise kann man also dann auch komfortabel mit englischem Untertitel wählen. Deutsch habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall ist das eben eine gute Sache. Was nützt einem zum Beispiel auch die koreanischen Dramas, wenn man die dann nicht ansehen kann, beziehungsweise nicht verstehen kann. Und deswegen, klar, Untertitelfunktion. Finde ich sehr, sehr gut. Der Ansatz ist toll. Es werden auch immer mehr Sprachen hinzugefügt. Und somit kann man dann vielleicht irgendwann auch, wenn es mehr Nutzer aus Deutschland gibt, vielleicht sogar mit deutschen Untertiteln mal solche Sachen sehen, solche Animes. Und das finde ich einfach wunderbar. Also hat mich fasziniert. Warum? Weil das Ganze eben kostenlos ist. Es gibt es einmal als normal fürs Handy, Tablet und auch für Google TV gibt es diese App auch. Also wenn ihr einer der wenigen Google TV-Benutzer seid, dann könnt ihr das auch mal. Das ist übrigens ähnlich wie diese App Crunchyroll, die sich also ausschließlich auf japanische Inhalte spezialisiert hat, aber dafür wesentlich mehr Animes im Programm hat als Viki. Aber hier muss man dann sagen, da gibt es ein Pay-Modell, das heißt, man kann einige Serien kostenlos sehen, aber viele Serien, Premium-Serien sind dann eben nur gegen Geld zu sehen, während hier Viki offenbar im Moment jedenfalls noch vollkommen kostenlos ist und sich dann eben über Werbung finanziert. Gut. Also ich hoffe, ihr könnt mit einem oder vielleicht sogar mit beiden Apps der Woche was anfangen. Und damit sind wir am Ende vom Uncast diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wenn ihr mich erreichen wollt, mir Kommentare, Kritik oder sogar Artikel zuschicken wollt, ja, könnt auch Audio-Files schicken, macht das entweder bei Google Plus, einfach oben der Suche Plus Uncast eingeben und schon findet ihr mich. Und ihr könnt auch per Mail mir was schreiben, rio@thenetcast.com. Und dort am besten die Audio-Files hin, ja, wenn das nicht ausreichend ist, könnt ihr ja so Sharing-Service benutzen. Ja. Ich nehme von überall her die Sachen an, ja, mehr damit. Ja, da könnt ihr dann alles loswerden. Ich freue mich immer über Kommentare und so. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.